Live. DJ Session mit Ellie Brown. Ihr hört 1 Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem exklusiven Set von Eli Brown. Mit seiner einzigartigen Soundmischung aus House, Techno und Elektro spielt er mittlerweile auf den großen Festivalbühnen der Welt. Für euch haben wir ihn diese Woche exklusiv als Gast-DJ am Start. Los geht's in seinem Set mit seinem Acid House Track Be The One. 1 Live. DJ Session mit Ellie Brown. Aquarius. Now you know what that means? Sektor, ihr hört gerade die 1 Live DJ Session mit unserem Gast DJ Eli Brown. Das gerade war Marco Farone mit dem Track No Worries und weiter geht's in dem Set von Eli Brown mit Open Your Mind von Hi-Lo. Session mit Ellie Brown. Hey Sektor, das war Josh Wink mit Higher State of Consciousness im Remix von Eli Brown und jetzt bekommt ihr Fred Again mit Baby Again im Danny Avila Remix. Viel Spaß damit. Live DJ Session mit Ellie Brown. So we race to the finish. Gotta stay woke, stay up late, that the illest. Yeah, and that's right. So we gon' party to the end of the night. To the DJ to keep the dance floor tight. Gotta keep on moving from the left to the right. Alright, yes. Wir sind mitten im Set von Eli Brown. Was ihr gerade gehört habt, war Charlotte Witte mit High Street. Als nächstes gibt's für euch den brandneuen Track von Eli Brown. Hier ist Love is Free in der 1 Live DJ Session. Viel Spaß damit. I don't know. Session mit Ellie Brown. Wir sind fast am Ende der 1Live-DJ-Session mit Eli Brown, aber keine Sorge, in der dritten Stunde geht's natürlich direkt weiter. Diese Woche mit einem Mix von unserem Resident-DJ Martin Horger. Wenn ihr mehr über die DJs wissen wollt, dann checkt doch einfach mal unsere App. Da findet ihr nochmal alle Infos, Playlists und auch DJ-Sets zum Nachhören. Thank you. 1 Live DJ Session mit Ellie Brown.